Vorwort aus Die Pickwickier, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Jos van Aken. Die Pickwickier von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Vorrede. Der Verfasser hatte bei diesem Werke die Absicht, dem Leser eine fortwährende Reihenfolge von Charakteren und Begebenheiten vorzuführen, diese mit den möglichst frischen Farben zu malen und ihnen zugleich durch eine dem wirklichen Leben einen Spiegel vorhaltende Darstellung Interesse einzuhauchen. Indem er sich anfangs bei seiner Arbeit den Ansichten anderer fügte, nahm er die Maschinerie des Clubs an, welche ihm als die seinem Zwecke entsprechendste an die Hand gegeben wurde. Weil er aber fand, dass sie ihn in seiner freieren Bewegung hemmte, so wich er nach und nach davon ab, da ihm bei seinem Werk wenig daran liegen konnte, ob dem Club strenge epische Gerechtigkeit zuerkannt würde oder nicht. Die Erscheinung des Werkes in Monatheften, jedes von nur 32 Seiten, forderte, da die mannigfaltigen Begebenheiten einen möglichst genauen Zusammenhang haben mussten, um nicht als abgerissen und unmöglich zu erscheinen, die Verfolgung eines möglichst einfachen Plans, damit es nicht unter der getrennten und abspringenden Art einer Veröffentlichung leide, welche volle 20 Monate andauerte. Mit einem Wort, es war notwendig, oder es schien wenigstens dem Verfasser notwendig, dass jedes Heft gewissermaßen in sich selbst abgeschlossen wäre und dass dann doch die 20 vollständigen Hefte ein leidliches, harmonisches Ganze bildeten, deren sich jedes durch einen gefälligen und nicht unnatürlichen Übergang an das andere anreihte. Es versteht sich von selbst, dass man bei einem mit solchen Rücksichten veröffentlichten Werke billigerweise keinen kunstvoll gewebten oder geistreich verwickelten Plan erwarten kann. Der Verfasser schmeichelt sich indes mit der Hoffnung, die Schwierigkeiten seines Unternehmens mit bestem Erfolg überwunden zu haben, und wenn man den Pickwick-Papieren den Vorwurf macht, dass sie eine bloße Reihe von Abenteuern sind, in denen die Szenen immer wechseln und die Charaktere auftauchen und verschwinden, wie die Männer und Frauen, denen wir in der wirklichen Welt begegnen, so kann er sich nur mit dem Gedanken trösten, dass sie gar nichts anderes sein wollten und dass man dieselbe Ausstellung an den Werken einiger der größten englischen Novellisten gemacht hat. Die folgenden Blätter wurden von Zeit zu Zeit abgefasst, je nachdem sich periodisch Gelegenheit dazu gab. Insofern sie größtenteils in der Gesellschaft eines sehr teuren jungen Freundes geschrieben wurden, der nicht mehr ist, hängen sie in der Seele des Verfassers zugleich mit der glücklichsten Periode seines Lebens und mit dem düstersten und schmerzlichsten Ereignis zusammen. Die fast beispiellose Güte und Gunst, womit das Publikum dieses Werk aufnahm, werden dem Verfasser während seines ganzen Lebens eine nie versiegende Quelle der dankbarsten und heitersten Erinnerung sein. Hoffentlich wird man durch das ganze Buch hindurch auf keinen Vorfall und keinen Ausdruck stoßen, der auf der zartesten Wange eine Schamröte erwecken oder das Gefühl des Empfindlichsten beleidigen könnte. Wenn eine seiner unvollkommensten Schilderungen, während sie zur Unterhaltung gedient, auch nur einen einzigen Leser bewegen sollte, eine bessere Meinung von seinen Nebenmenschen zu fassen und seinen Blick auf die lichteren und freundlicheren Seiten der menschlichen Natur zu richten, so würde sich der Verfasser ob eines solchen Resultates stolz und glücklich fühlen. Ende von Vorwort zu Die Pickwickier, Braunschweig, 20. Februar 2025.